Das, was ihr hört, wenn ihr morgens aufwacht, wird euch den ganzen Tag begleiten. Das, was euch stört, werdet ihr aufgebracht, weil solche Gelegenheiten flucht und nach einer Möglichkeit, es loszuwerden, sucht. Jeden Morgen lasst ihr euch von eurem Radiowecker wecken. Hinter der Lampe verborgen, auf der darauf euch zu erschrecken. Trügerisch still steht er die ganze Nacht, blinkend auf dem Nachttisch, doch um kurz nach acht seid ihr aufgewacht und völlig irritiert. Ihr wünscht euch, dass das Scheißding explodiert. Verloren, denn er sagt euch eure Zeiten und er dient euch, wenn ihr zu viel kommt, bei allerlei Gelegenheiten trinkt und am nächsten Morgen fast im Koma versinkt. Jeden Morgen lasst ihr euch von eurem Radiowecker wecken. Hinter der Lampe verborgen, auf der darauf euch zu erschrecken. Still steht er die ganze Nacht, blinkend auf dem Nachttisch, doch um kurz nach acht seid ihr aufgebracht und völlig irritiert. Ihr wünscht euch, dass das Scheißding explodiert.